wir nicht einmal verstehen, was uns die Zukunft bringt. Haben wir einst das Nachsehen, wenn uns gar nichts mehr gelingt? Mit unseren Fahnen ist der Sieg, Fahne der Freiheit fliegt. Mit unseren Fahnen ist der Sieg, Fahne der Freiheit fliegt. Es darf nicht Hass und Rache uns in Teufelsbahnen lenken, denn es dient nie einer Sache, wenn wir unsere Kraft verschenken. Mit unseren Fahnen ist der Sieg, Fahne der Freiheit fliegt. Mit unseren Fahnen ist der Sieg, in uns nur die Reden, wenn keine Tat gedeiht. Ihr müsst für die Zukunft leben, in Freude und in Leid. Mit unseren Fahnen ist der Sieg, Fahne der Freiheit fliegt. Mit unseren Fahnen ist der Sieg, Fahne der Freiheit fliegt. Die Ketten werden zersprengen, sie rosten Tag für Tag. Die Hoffnung, sie wird uns drängen, gemeinsam sind wir doch stark. Mit unseren Fahnen ist der Sieg, Fahne der Freiheit fliegt. Mit unseren Fahnen ist der Sieg, Fahne der Freiheit fliegt. Mit unseren Fahnen ist der Sieg, Fahne. See you.